Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Ich hoffe, ihr habt die Ostertage schön verbracht, euch schön entspannt. Es waren ja Feiertage und Wochenende, deswegen keine Podcast-Folgen. Jetzt in der Woche, 29. März, hören wir uns wieder mit dem Podcast. Eigentlich wohl für Songwriter macht diese App auch einfach so Spaß. Das ist meine Beschreibung. Ich habe keine passendere gefunden für die App heute, über die ich sprechen will. Die Rede ist von Musikmemos, einer Apple-eigenen App, die, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wann rauskam, allerdings auf jeden Fall am 17.03. das letzte Mal aktualisiert wurde. Ist eine Universal-App. Version 1.0.1 liegt vor, Größe 122 Megabyte. Deutsch, Englisch, Chinesisch, Arabisch, Portugiesisch und zahlreiche andere Sprachen werden unterstützt. Erfordert mindestens iOS 9.1 oder neuer. Und bei 172 Gesamtbewertungen gibt es eine Durchschnittssternebewertung von 4,5 Sternen. Ich bin weder Musiker noch Songwriter, deswegen habe ich aus der, ja, vielleicht Profisicht die App nicht getestet, sondern nur aus der Sicht des stinknormalen Anwenders, ob man damit irgendetwas, ja, anfangen kann, auch für den Normalo, sag ich mal. Ab und zu, ich habe sie genutzt und ja, sie weiß tatsächlich auch mal ein bisschen Spaß zu machen. Ich glaube allerdings trotzdem wieder, dass ich persönlich sie löschen werde für 122 Megabyte. Ja, gut, das sind schon einige Fotos, die man sonst machen kann. Ich könnte was darüber sprechen und eigentlich habe ich mir auch vorgenommen, nicht mehr die Beschreibungen vorzulesen. Aber weil ich sie halt nicht aus professioneller Sicht getestet habe, lese ich trotzdem noch einmal die Beschreibung vor, damit ihr wisst, worum es geht. Und ja, für den Fall, dass ich sonst was vergessen hätte. Mit Musikmemos können Songwriter neue Ideen ganz einfach festhalten und organisieren. Nimm Akustikgitarre, Klavier, Gesang oder andere Instrumente mit deinem iPhone, iPad oder iPod Touch als Audio in hoher, unkomprimierter Qualität auf. Dann füge den Ideen Namen, Tags und Bewertungen hinzu, um eine Bibliothek aus deinen besten neuen Songparts und Riffs aufzubauen. Musikmemos erkennt automatisch Tempo, Rhythmus und Akkorde und du kannst dir sofort anhören, wie deine Idee mit Schlagzeug und Bassbegleitung klingt. Sieh dir deine gespielten Akkorde an, füg Kommentare und Songtexte hinzu und teile deine Aufnahme mit Freunden oder direkt auf Apple Music Connect. Deine besten Ideen kannst du ganz einfach in GarageBand übertragen, um mehr Instrumente hinzuzufügen und den Song weiter auszubauen. Musikideen schnell festhalten. Nimm mit der übersichtlichen Benutzeroberfläche jede Idee ganz einfach auf. Hör die aufgenommenen Songideen mit virtuellem Drummer und Bassisten an, die wie eine Liveband mitspielen. Pass Groove und Sound von Schlagzeug und Bass mit der einfachen intuitiven Steuerung an, um deine Songidee auf unterschiedliche Weisen zu hören. Stimm deine Gitarre mit dem integrierten Stimmgerät. Eine Bibliothek aus Songideen erstellen. Gib jeder Songidee einen Namen oder lösche Aufnahmen. Füge deinen Ideen eigene oder vorgegebene Tags wie Strophe, Chorus, entspannt oder dynamisch hinzu, um sie später leichter wiederzufinden. Bewerte Songideen mit 1 bis 5 Sternen, um deine Favoriten einfacher wiederzufinden. Unterstützt iCloud Drive. So ist deine Bibliothek aus Songideen immer sicher und auf all deinen iOS-Geräten verfügbar. Songideen ansehen, bearbeiten und dokumentieren. Analysiert automatisch deine gespielte Musik und zeigt musikalische Zählzeiten und vorgeschlagene Akkordnamen an. Du kannst jeden Akkordnamen im Song umbenennen oder mit mehr Details versehen. Schlagzeug und Bass passen ihre Spielweise sofort an, wenn du Akkorde und Rhythmus bearbeitest. Schneide unerwünschte Teile am Anfang und Ende deiner Aufnahmen heraus. Behalte Kommentare, Ideen für Songtexte, alternative Stimmungen der Gitarre oder Capodaster-Positionen im Blick. Neue Songs einfach teilen. Mit iCloud Drive sind deine Songideen auf all deinen iOS-Geräten verfügbar. Teile all deine Songideen per E-Mail mit einem Freund oder arbeite gemeinsam mit anderen Musikern daran. Öffne deine Idee schnell in GarageBand für iOS, um weitere Instrumente hinzuzufügen und deinen Song auszubauen. Exportiere eine Songidee auf den Mac, um sie mit der GarageBand oder Logic Pro X als komplett mehrspurige Produktion zu bearbeiten. Teile sie über SoundCloud, YouTube und Apple Music Connect. Dafür ist ein Apple Music Connect Account erforderlich. Die Oberfläche ist einfach ganz einfach. Ihr startet die App, ihr habt in der Mitte einen Knopf, startet die Aufnahme, singt, spielt, was auch immer. Ist das beendet? Ja, dann habt ihr die, ja, im Prinzip die, ja, die aufgenommene Sache halt und können dann, wie ich erwähnt habe, irgendwie Tags vergeben oder Bass und Drums hinzuschalten oder das löschen oder Sterne vergeben, wenn euch das ganz besonders gelungen ist, und die Aufnahmen könnt ihr dann halt irgendwie teilen, wenn ihr das wollt, und dann auch noch im Detail euch angucken und so weiter und so fort. Ich habe es persönlich nur genutzt, einfach, ja, um spaßeshalber was aufzunehmen und dann irgendwie mit Drums zu unterlegen. Ganz einfach. Damit habe ich es getestet und das funktioniert wirklich gut. Ich könnte mir vorstellen, dass es für Songwriter, Musiker etc. pp. Eine hilfreiche App ist. Richtig einschätzen kann ich es natürlich nicht. Das ist nur meine persönliche Einschätzung. Deswegen sage ich einfach mal Download-Empfehlung für Musik oder Musik-Memos von Apple. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.